so leid. Verzeih mir, ich hab's nicht geschafft, dass du ein Leben lang lachst, was ich heut weiß. Verzeih mir. Bitte, gib nur noch eine Chance und du wirst sehen, ich werd alles besser machen. Ich werd dich verstehen, werd verstehen, was es heißt, für jemanden da zu sein. Werd nicht reden, sondern diesmal endlich Taten zeigen. Bitte verzeih mir, es ist alles meine Schuld. Wollte Grenzen ausprobieren, darum der Test deiner Geduld. Hab das alles nicht gewollt, ja Mann, ich war dumm. Hab alles eingesehen und frage dich, warum? Sag mir warum, kannst du mir das nicht verzeihen? Wirf einen Blick in meine Augen und du siehst, es tut mir leid. Ich vermisse unsere Zeit, auch wenn du sagst, dass sie vorbei ist. Auch wenn du sagst, dass es nie wieder uns zwei gibt. Bitte verzeih mir das, bitte verzeih mir, Schatz. Bitte verzeih mir, ohne mich hättest du es leicht gehabt. Ja, ich liebe dich und sag das, bis du es einsiehst. Ich will dir vermitteln, das ist dein Part, dein Lied. Dann Block und Stift, wieder mal Kopf gefegt. Während der Gedanke an uns mir meine Hoffnung im Tränen fließen. Doch das ist nichts Neues, ihr kennt das schon. Unsere Reise war lang, Baby, hier ist Endstation. Warum? Ja, es ist deine Schuld. Ich wurde wegen dir eifersüchtig und sei ich nur einen Grund. Bin ich ausgeflippt, habe dich nicht beachtet. Allglatt und wusste sinnlos, hab ich unseren Traum gefickt. Und ich weiß genau, ich war kein schlechter Mann. Fleh dich an, komm zurück, doch weiß genau, dass du dich nicht ändern kannst. Weil du immer so gewesen bist und du nicht verstehen willst, wie das wäre, wenn einer mein Mädchen nimmt. Bitte verzeih mir das, bitte verzeih mir, Schatz, ja, ich weiß das. Du hast mit mir nicht leicht gehabt, alles ging so schnell gut, dann ging alles gleich schief. Doch du sollst nur wissen, das ist dein Part, dein Lied. Ich hab's nicht geschafft, dich glücklich zu machen. Ich war nicht bereit, es tut mir so leid. Verzeih mir, ich hab's nicht geschafft. Yeah.